Abschnitt 8 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dämmerung. Kapitel 5. Glinska stand regungslos da und sah in eine uferlose Ferne. Sie war totenblass und ihre Augen waren wie versteinert in einem dunklen Schmerz. Tscherkaski sagte kein Wort, er schmiegte sich nur in einem kranken, halb irrsinnigen Verlangen an ihre Knie. Und so verging lange, lange Zeit. Eine steinerne Müdigkeit hatte sie beide erfasst. Weder er noch sie konnten sich von der Stelle rühren. Es gab einen Augenblick, wo es ihm vorkam, dass dies alles nur ein Traum, eine Vision sei. Er war glücklich, diesen Wundertraum träumen zu können. Oh, schlafen, schlafen, den Kopf an ihre Knie gelehnt. Und es gab einen Augenblick, wo es ihr vorkam, dass sie so stark, so mächtig in die vergangene Zeit hineinschaute, dass ihr Wille diesen Mann herauszauberte und mit Gewalt herausschleppte, dass er ihre Füße koste, mit seinen Armen ihre Knie umfasste und sein Haupt auf ihren Schoß legte. Ganz so wie einstens, Jahrhunderte sind schon vergangen, er, der Geliebte, der gottverdammte Satan. Sie stand und wagte nicht, sich von der Stelle zu rühren, damit der Traum nicht verfliegt und das Wahngebilde nicht in Nebel zerfließt. Er ist bei mir, er. Oh, wie das den Schmerz linderte, wie das den heulenden Sturm der Angst beruhigte, diesen irrsinnigen Schmerz. Hanka, stotterte er plötzlich, Hanka, Hanka. Sie sah ihn an mit einem stummen, Millionen Jahre fernen, Millionen Meilen weiten Blick. Und wieder Schweigen. Er träumte, ja, er träumte sicherlich. Und sie träumte, ja, ja, sie träumte. Wie gut sie träumten, diesen traurigen und doch so gütigen und liebevollen Traum. Sie sah durch das große Fenster, wie zwei Pferde an einem Wagen zogen, der mit großen Steinblöcken beladen war. Das eine Pferd ist zu Boden gefallen, aber der Kutscher, ein wilder Henker, hieb auf dasselbe los mit nagelbeschlagener Knute. Aber das half nichts, das Pferd wirrte, überströmt von Blut, keuchte schwer, wollte sich auf die Beine stellen, aber es vermochte nicht. Und das andere Pferd, in furchtbarer Angst, dass es dieselbe Strafe erwarte, machte die letzten Anstrengungen, um den Wagen weiter fortzuschleppen, riss an den Strängen, aber vergebens, auch dieses fiel um. Und dann sah sie einen großen Auflauf von Menschen. Sie unterhielten sich über den Fall. Sie zankten miteinander, lachten höhnisch, überboten sich in dem Preis für die Haut der gefallenen Tiere. Schließlich entstand ein Handgemenge. Nur der Henker blieb ruhig stehen. Er wuchs in ihren Augen zu riesenhaften Dimensionen. Und riesenhaft war der nagelbeschlagene Knüttel, mit dem er jetzt auf die Menschen einhieb. Sie schloss die Augen. Das ist nur ein Traum. Ein Traum von weit, weiter Ferne her. Sie wusste, dass die Menschen schreien, aber sie hörten nicht das Geschrei. Dann verstummte alles. Der Henker hatte von Neuem mit einer Riesenkraft die Pferde auf die Beine gestellt und schlug wieder los. Sie wusste, dass ein neuer Hagel von Stockhieben auf den Rücken der totgequälten Tiere niederfällt, wusste, dass der Wagen weitergeschleppt wird. Aber sie hörte nicht das Bersten der Räder. Zuerst diesen Wagen auf die Glückshöhe bringen, dann wird er schon von selbst in den Abgrund rollen, dachte sie mit stillem Lächeln. Tscherkaski saß fortwährend angeschmiegt an ihre Knie. Er fuhr hin und her mit seinem Gesichte über die schwarze Seide ihrer Kleider. Er hörte fernes Glückslachen und eine ferne, fliederweiche Stimme. Und plötzlich wachte er auf. Er sah sie an und sie wurde wach. Sie sah ihn mit einem seltsamen, geheimnisvollen Lächeln an. Tiefe Stille. Sie waren krank. Sie sprach so leise, dass er sie kaum hören konnte, und ihre Stimme zitterte wie eine feine Metallsaite, an der eine brutale Hand zerrte. Ich hörte, dass Sie allmählich zur Gesundheit kommen, und ich komme zu Ihnen mit einer großen Bitte. Hanka, hast du unser Glück vergessen? Hörst du mein Liebesgeflüster nicht mehr? Hast du aufgehört, mich zu lieben, dass du in diesem Tone sprichst? Hast du die Stunde der heiligen Liebesandacht vergessen, da die Abendglocken in dem Kloster gegenüber das Ave Maria läuteten? Hast du unsere wundervolle Zauberstunde vergessen, da wir von der Anhöhe der Königsburg die ganze herrliche Stadt überblicken konnten? Ist dies alles aus deiner Seele abgewischt? Hanka! Hanka! Sie sah ihn wieder an mit einem lächelnden, geheimnisvollen Blick. Er wusste nicht, ob die Erinnerung an diese Zeit oder der Hohn in ihm aufzuckte. Ja, ja, ich kam mit der Bitte, erweisen Sie mir die Gnade, die eine letzte Gnade. Tscherkassky horchte nicht darauf. Er fühlte nur eine grenzenlose Liebe und Innigkeit, die den Krater seines Herzens mit dem heißen Strome der schöpferischen Macht füllte. Nur diese Augen, diese geheimnisvollen, unergründlichen Augen, waren sie traurig, liebend, höhnend, gehässig? Nein, jetzt sah er deutlich den kalten, steinernen Blick. Verstehen Sie, was ich zu Ihnen spreche? Nein. Sie wurde nachdenklich. Vor einem Augenblick war ich ganz traumumfangen. Ich liebte so unendlich deine Stimme, wie sie mich koste und einen ganzen herrlichen Frühling meiner Mutter Erde in meinem Herzen entfachte. Damals, erinnerst du dich, da wir uns in dem Dämmerungsdunkel der Marienkirche getroffen haben und die ganze Messe hindurch eng aneinander geschmiegt, knieten und uns die innigsten Liebesworte ins Ohr flüsterten. Aber diesen harten Ton deiner Stimme habe ich nie gehört. Ich sehe deinen Blick vor mir, wie er mich liebend umfing, wie er mit kindlichem Vertrauen hell auflachte, wenn ich dir die Blumen darreichte. Aber diesen stählernen, eiskalten Glanz habe ich nie in deinen Augen gesehen. Erinnern Sie sich an den Tag, an den unglückseligen Tag, an dem ich Sie kennengelernt habe? Ich erinnere mich nur allzu gut. Erinnern Sie sich, was Sie mit mir damals gesprochen haben? An jedes Wort? Und erinnern Sie sich, als Sie mich zum ersten Mal in das Paradies der Liebe eingeführt haben? Das Paradies, das Paradies! Sie lachte in spasmatischen Zuckungen mit einem kranken, irren Lächeln. Sie blickte vor sich hin mit verglasten, vor Schmerz blinden Augen, die nichts sehen. Und Tscherkassky sah sie aufmerksam an und empfand eine nie gefühlte Qual. Er war daran schuld, dass ihr Blick sich veränderte und ihre Stimme anders wurde. Als ob sie seine Gedanken erraten hätte, lächelte sie ununterbrochen. Und plötzlich schrie sie auf, »Du bist ein elender Komödiant!« Schweigen. Sie wurde plötzlich ganz kreideblass, stand auf und taumelte. Er fasste sie in seine Arme und setzte sie auf das Sofa. Und wieder kam es ihm vor, als ob das alles nur ein quälender Traum wäre. Sie schien aus einer Ohnmacht aufzuwachen. »Hab ich Ihnen etwas Unangenehmes gesagt?« »Nein!« Es kam mir so vor. Er wollte ihre Hand fassen, aber er wagte es nicht. Er saß still, versuchte zu denken, aber nur eine Gedankenspreu flog in seinem Gehirne herum. Nach einer Weile. »Ich bin schon ganz ruhig. Hören Sie jetzt, was ich sage? Können Sie mich jetzt verstehen?« »Ich höre jetzt alles und verstehe, was du sagst.« »Ich flehe Sie an, ich bitte Sie um alles in der Welt, fahren Sie sofort. Sie sind ein Künstler, für Sie ist es doch gleichgültig, wo Sie weilen, hier oder dort. Fahren Sie nur weg, fahren Sie nur sofort. Ich kann diese Qual nicht ertragen. Ich werde wahnsinnig und er, mein Mann, verliert das Gleichgewicht. Um Himmels Willen, haben Sie mit mir Erbarmen.« Das Schluchzen und Weinen warf ihren zarten, fast überfeinen Körper hin und her. »Um Gottes Willen, was hast du getan? Was für ein Unglück hast du angerichtet?« Er schwieg, aber jetzt fasste er ihre kleinen Hände und drückte sie mit fiebrigen Fingern. Er sah sie an mit einem seltenen Angstgefühl. Dieses feine, blasse, fast durchsichtige Gesichtchen, diese Augen in vorweltliche Tiefen gerichtet, und diese Stimme, als ob sie aus der vorweltlichen Ferne in sein Ohr dränge. »Hanka, ich bin es. Ich bin bei dir.« und sie fiel wieder in einen Zustand, der an Ohnmacht grenzte, und ließ alles mit sich machen, was er wollte. »Lege dein Köpfchen hier, hier auf meine Brust. Nur einzig allein für dich ist sie heiß, lieb und gut.« Er umfing sie mit seinen Armen und drückte sie heiß an sein Herz. Dieser Augenblick schien sich zu einer Ewigkeit auszudehnen. Ein Gnadenhimmel, eine in sich versunkene Ewigkeit. Er drückte sie noch fester an sich. »Hanka, verzeih mir, verzeih!« Sie raffte sich plötzlich auf. Sie hatte ihr Haar zurechtgemacht und wieder sah sie ihn an mit dem stählernen, kalten Blick. »Sie verzeihen, aber ich bin furchtbar übermüdet. Ihr Versöhnungsvorschlag ist fehlgegangen. In diesem Augenblick gehe ich. Nur Sie müssen mir aufs Wort versprechen, dass Sie sofort wegreisen. Ich sehe, dass Sie schon gesund sind.« »Noch nicht«, sagte er hart. »Aber Sie versprechen mir, dass, wenn Sie ganz zu Kräften kommen, von hier wegreisen werden.« »Nein.« »Nein, nein«, sie lachte höhnisch auf. »Nein, ich werde Sie dazu zwingen.« »Sie?« »Ja, ich werde es zustande bringen, dass Sie genötigt werden, von hier wegzureisen.« Er sah sie mit einem langen und tief traurigen Blick an. »Ich hätte diesen Hass gegen mich nie in deinem Herzen vermutet.« Sie sah fortwährend mit den irren Augen vor sich hin. »Du hassest mich und hast mich immer gehasst. Immer, immer. Deine Liebe war nur Hass, nichts als Hass.« Sie lächelte. »Ja, ja, meine Liebe, meine Liebe. Warum sprichst du über die Liebe? Beschmutze nicht dieses Wort, du hast es mir schon längst verekelt.« Plötzlich stand sie auf. »Da! Hier hast du mich, wirf dich auf mich, vergewaltige mich, wenn du willst, du hast ja alle Rechte auf meinen Besitz mit deinen Lügen erworben.« Sie sprach leise und ruhig. Sie sprach, als ob sich ihr weit ferne Erinnerungen durch die Seele wälzten. »Ihr alle habt doch das Recht, wenn es euch nur beliebt. Warum solltest du nur allein die Ausnahme bilden?« »Hanka, Hanka, was hast du jetzt gesagt? Bist du denn besinnungslos?« Sie sprach immer stiller und immer ruhiger. »Nein, nein, sei mir nicht böse, du bist an nichts schuld. Ich war die Erste, die dich gelockt hat.« Tscherkaski sprang wütend auf. »Du hast nie gelogen, aber das ist deine erste Lüge. Ich habe dich mit dem giftigen Zauber der Liebesworte umgarnt. Ich wusste, dass du unschuldig bist wie ein Kind. Ich habe in dir deine erste Liebe entfacht. Ich.« »Die Lüge, die du soeben gesprochen hast, dass du die Erste warst und mich locktest, ist für mich ein solches Brandmal, mit dem man nicht den größten Verbrecher brandmarkt.« Sein Gesicht war wie verwandelt, und in dieser nervösen Erregung krallten sich seine Finger, dass sie sich schmerzlich in die Handfläche einbissen. »Ich bin kein Feigling«, schrie er rasend und setzte sich erschöpft auf ein Fauteuil. Ihr wurde Angst und sie sah ihn fortwährend erschreckt an. Aber Tscherkaski hatte sich mit all seiner Willensmacht beruhigt, sah finster den Boden an, fühlte einen unmenschlichen Schmerz und Lieb und Hass zugleich und dann wieder eine tiefe Erbitterung, dass sie mit solchem Hohn sein Herz in Stücke reißen konnte. »Oh, wie ich mit mir gekämpft habe«, sagte sie nach einer langen Weile, »wie ich raste. Mit meinen Nägeln zerriss ich meinen eigenen Leib vor Schmerz, Sehnsucht und Verachtung. Ich verbiss die Zähne, ballte die Fäuste und schrie, nein, nein. Aber mein Herz antwortete, ja, ja, ja. Und es geschah. »Und warum hast du es mir nicht gesagt, Hanka? Wir können diesen Menschen nicht betrügen. Warum?« Sie weinte und schluchzte. »Warum hast du mir dies nicht vor dem gesagt?« Tscherkaski saß wieder zu ihren Füßen, umfing ihre Knie und sprach kein Wort. Sie beruhigte sich plötzlich und sprach mit einer kalten Stimme. »Ja, ja, ich weiß es. Du hast dir gesagt, was man nicht biegen kann, muss man brechen. Glinska wird sich schon beruhigen. Sie wird mich verachten und hassen, aber sie wird sich beruhigen. Denn ihr Männer, ihr habt zuweilen furchtbar brutale Seelen. Hanka, Ja, ja, Hanka. Hanka hat sich gar nicht beruhigt. Hanka ist gestorben und du hast den letzten Nagel zu ihrem Sarge eingeschlagen. Ich glaubte, dass ich schon gestorben bin, aber damals, als ich dich in der Dämmerung erblickte, bevor du erkranktest, habe ich den Verstand eingebüßt. Und jetzt bitte ich und flehe dich an, sonst entsteht ein furchtbares Unglück und du wirst mich auf deinem Gewissen haben. Wieder fiel sie in Ohnmacht und wieder nahm er sie in seine Arme. Er küsste, streichelte und koste sie und wiederholte unaufhörlich: »Meine Hanka, meine Hanka!« Sie wehrte sich schwach und kraftlos. »Küsse mich nicht«, flüsterte sie, »ich bin zu schwach, um mich wehren zu können. Dein Verlangen betäubt mich, mein ganzes Blut fließt zum Herzen zurück. Es beschmutzt mich, es drängt mir glühende Schamröte ins Gesicht. Und ich bin wehrlos und so schwach, dass ich nicht widerstehen kann.« Er nahm sie wie ein Kind auf seine Arme und trug sie im Zimmer herum. »Hanka, wenn du wüsstest, wie ich dich geliebt habe und wie ich dich liebe, wenn du wüsstest, wie ich mich nach dir gesehnt, nach dir verlangt habe.« Sie riss sich plötzlich von ihm los, wütend, zitternd, halb irrsinnig. Lüge nicht, gestehe mir brutal und schamlos, ich will dich nur zu eigen haben. Aber lüge mir nicht, dass du mich liebst. Wie du ekelhaft bist und, o allmächtiger Gott, wie ich dich liebe. Sie lachte und weinte. O, wie ich dich liebe, deine geringste Bewegung umnachtet mein Gehirn. Ich kann dich nicht ansehen, denn, Gott, wie ich mich nach dir gesehnt habe. Wie ich mich verachte, in welches Elend, Kot und Erniedrigung ich gefallen bin, einen Menschen zu lieben, der mir das Herz zertreten hat. O, diese Scham, o, diese Schande. Hanka, du mein Alles, du meine einzige Geliebte, verzeihe mir, das ist nicht das, woran du jetzt denkst. Am Tage vorher war ich im Theater. Du saßest an der Seite deines Mannes. Er sah nicht auf die Bühne. Seine Augen liefen im Zuschauerraum herum und suchten und forschten nach allen Seiten. Er fühlte, dass ich da bin. Er suchte mich durch sein Opernglas an allen Ecken und Kanten. Und ich wurde plötzlich feig und verkroch mich in den tiefsten Hintergrund der Loge. Aber ich wusste, wenn er mich einmal erblickt, dann wird er wissen, dass ich ihm das vermeintliche Glück zerstört habe. Wir kannten uns nicht, aber ich wusste mit voller Sicherheit, dass, wenn er mich erblickt, er mit dem Finger nach mir zeigen wird und sagen: »Das ist er, das ist er!« Und tatsächlich hat er mich gefunden unter den Tausenden von Zuschauern. Er erkannte mich sofort in einem visionären Traumzustand. Jede Muskel in seinem Gesicht zitterte. Ich sah, dass ihm das Blut zu Kopfe strömte und wie er plötzlich kraftlos in dem Fauteuil zurückfiel. Das war mein Tod. Als ich nach Hause zurückkam, packte mich ein entsetzlicher Schrecken und Angst. Es wurde mir plötzlich klar, dass das der Anfang vom Ende ist, der Gottesfinger eines rachsüchtigen Jehova. Sie sah ihn lange und durchdringend an. »Lügst du nicht, Janek? Du brauchst dich doch vor mir nicht zu entschuldigen. Und sprich nur die ganze Wahrheit, so wie ich sie dir sage. Und ich will gestehen, dass ich, seitdem ich dich hier gesehen habe, nächtelang kein Auge zugedrückt habe. Übrigens lassen wir es. Ich bin müde, sehr müde. Denn ich weiß wirklich nicht, was mit mir geschehen wird, wenn du nicht mehr hier bist.« Sie rückte von ihm weg und sah ihn geistesabwesend an. »Ich weiß nicht. Kein Ausweg.« Sie sprach das zu sich selbst wie im Irrsinn. »Ich hasse dich. Ich kam her zu dir, um dir die schändlichsten Worte ins Gesicht zu speien. Aber als ich dich wieder sah, als ich deine Stimme hörte, als ich...« Sie raffte sich auf. »Janek, ich bin krank. Ich bin irrsinnig. Der Wahnschmerz hat mein Herz umfangen.« Liebst du mich so, wie ich jetzt bin? Ha, ha, ha, ha. Liebst du mich? Ha, ha, ha. Sie lachte lange, lange, ein stilles, irres Lachen, und er fühlte, dass in ihm alles gebrochen war. Er wusste nun, dass er sie liebt und niemals jemand außer ihr geliebt hat, dass alles Übrige in seinem Leben nur ein dummes, leeres Wahngebilde war und ein schwer lastender Traum. Hanka, jetzt werde ich in alle Ewigkeit bei dir bleiben. Ja, ja, bleib, bleib, sag es mir noch einmal. Und wiederum raffte sie sich auf. Sag es mir, sag. In die Hölle der ewigen Verdammung will ich gehen, wenn nur mit dir zusammen. Glinska lachte wiederum, leise, irre. Ja, ja, ja. Eine maßlose Ruhe erfüllte seine Seele. Sie könnte ihm jetzt die entwürdigendsten Schimpfworte ins Gesicht schleudern. Sie könnte schäumen vor Hass. Sie hätte ihn zerfleischen können. Er würde ruhig sein, weil sie bei ihm war. Es übermannte sie die große Müdigkeit der Einsamen. Es kam ihnen vor, dass sie von der ganzen Welt abgeschnitten seien, dass sie den ganzen Tag in einer heißen Wüste herumirrten, dass vor ihnen eine lebendige, himmelhohe Mauer aufwachse und sie von der ganzen Welt abgrenzt. Ein kleiner Fußpfad von dem Meeresgestade, vor ihnen der breite Ozean. Lange haben sie sich durchquälen müssen, und jetzt plötzlich, blutüberströmt, mit zerrissenen Fußsohlen, stürzen sie auf die Knie vor dem glitzernden, leicht gewellten Ozeanspiegel. Das Meer tief und dunkel, und hinter ihnen die lebendige Mauer in den kunstvollsten Arabesken und Verschlingungen der kunstvollsten, tiefen arabischen Teppiche. Sie waren allein in der göttlichen Zwiesamkeit, fern von dem Zank, von der Niedertracht der Welt. »Ich bin so müde, ich bin so furchtbar müde.« Sie schmiegte sich an ihn heran wie ein kranker Vogel, dem die Wärme der menschlichen Hand so wohltut. Sie sah ihn fast besinnungslos an. »Ach, ach, du bist es! Ach, das ist gut! Jetzt, jetzt fehlt mir nichts mehr!« »Aber siehst du, ich bin so furchtbar müde.« »Dein Haar, Hanka, dein Haar.« »Oh, küsse, küsse mein Haar.« Ende von Abschnitt 8.